know you, girl. How well I know you. Kollegen kurz nach Veröffentlichung seines vierten Studioalbums in New Yorker Fillmore East am Samstag, den 3. Oktober 1970. Das vierte Album hieß schlicht Johnny Winter and und war eine radikale Abkehr vom blues-orientierten Sound seiner ersten eigenen Band mit Uncle John Turner und Tommy Shannon. Im Frühjahr 1970 hatte er mit den beiden und seinem Bruder Edgar Winter noch eine kurze Europatournee absolviert, aber es war angeblich allen klar, dass die Band danach aufgelöst werden sollte. Winters neue Bandkollegen waren Rick Derringer und weitere Kollegen von dessen früherer Band The McCoys. Es gab nun also einen zweiten virtuosen Gitarristen in der Band von Johnny Winter und erstmalig deutlich mehr Rockanteile im Set. Gerade eben war der Anfang vom Auftritt im Fillmore East vom Oktober 1970 zu hören, eine Eigenkomposition von Johnny Winter, die auch die Eröffnungsnummer der Studio-LP Johnny Winter And war, Guess I'll Go Away. Der Set aus dem New Yorker Fillmore East wurde dieses Jahr erstmalig anscheinend ungeschnitten zugänglich. Teile davon waren bereits 1971 auf dem Album Johnny Winter and Live erschienen. Die Spielfreude des 26-jährigen Gitarristen und seiner Kollegen ist auch heute noch ansteckend und die bisher unveröffentlichten Live-Versionen von Guess I'll Go Away und Highway 61, Rolling and Tumbling und anderer Songs sind eine willkommene Ergänzung der ursprünglichen LP-Version. Außerdem bekommt man hiermit, was alles bei der Erstveröffentlichung aus Meantown Blues herausgeschnitten worden war. Die neue CD erschien in diesem Jahr und heißt einfach Johnny Winter and Live at Fillmore East. Hammer in his hand, John Henry Steele. say yonder lay a steel-driving man. They say yonder lay a steel-driving man. They say yonder lay a steel-driving man. They say yonder lay a steel-driving man. Wenn ein Elfjähriger seine erste Gitarre bekommt, gern AC/DC, Screaming Jay Hawkins oder Bo Diddley hört und mit 16 das Slide-Gitarrenspiel und Mississippi Fred McDowell entdeckt, kann dann solche Musik draus werden. Das war ein Song von einer One-Man-Band comme il faut, Bob Log III. Ursprünglich kommt Bob Log III aus Tucson, Arizona, inzwischen lebt er im australischen Melbourne, bis auf die etwa 150 Tage im Jahr, an denen er irgendwo auf der Welt live spielt. Die ersten Platten machte Bob Log III als Teil des Duos Do-Rags zusammen mit dem Drummer Thermus Morling. Mitte der 90er Jahre war das. Sein erstes Soloalbum erschien dann 1998 bei dem Label Fat Possum, und das hatte sich bekanntlich auf eine Klangästhetik spezialisiert, die man schmutzig und rau nennen könnte. Zu dieser Zeit lernte er auf gemeinsamen Tourneen von den Bluesvätern R.L. Burnside und T-Model Ford, die ebenfalls für Fat Possum aufnahmen. Bob Log III tritt live im Overall und mit Motorradhelm auf. In den Helm integriert ist ein billiges Mikrofon, sodass er Hände und Füße frei hat, um die Gitarre und mit Pedalen eine Bassdrum und ein Becken zu bedienen. Ein einfacher Drumcomputer kommt auch noch zum Einsatz. Zu hören war gerade das Titelstück seines vierten Albums My Shit Is Perfect. Es erschien im Jahr 2008. Vor Bob Log III gab es einen Song vom neuen Album des Duos Morland and Arbuckle, das Traditional Legend of John Henry. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, wie dick, tief und fett der Gitarrensound bei der Nummer ist. Der Gitarrist Aaron Morland spielt hier auf einer Zigarrenkistengitarre. Eine tiefe Saite wird über einen Bassverstärker abgenommen, die verbleibenden höheren drei über einen Gitarrenamp. Aaron Morland ist wie gesagt der Gitarrist, Dustin Arbuckle singt und spielt Mundharmonika. Morland und Arbuckle firmieren zwar als Duo, aber der Drummer Brett Horner ist auch schon seit 2006 fester Teil der Band. Vier Alben gibt es mittlerweile von Morland und Arbuckle. Der Track, der gerade zu hören war, Legend of John Henry, findet sich auf ihrem neuen Album, es erschien Anfang dieses Jahres und heißt Flood. Hier sind noch einmal andere Gitarrenperspektiven. Thank you. Im Jahr 2009 veröffentlichte Yahya Jonah sein Debütalbum Remember auf seinem eigenen Label A-Nova. Die vernetzte Gemeinde der Akustik-Gitarren-Fans brachte der Platte schließlich so viel Aufmerksamkeit, dass sie diesen Sommer von einer US-amerikanischen Plattenfirma wiederveröffentlicht wurde. Yahya Jonahs Virtuosität wurde inspiriert von Gitarristen wie Bird Jansch, Robbie Basho, John Faye und Ry Cooder. Von Yahya Jonahs Debütalbum Remember war gerade der ungewöhnlichste Track zu hören, Skinny Fists, eine Nummer, in der die Gitarrenklänge unerwartet in ein Crescendo mit Schlagzeug und Streichtrio überführt werden. Der Titel Skinny Fists ist eine Anspielung auf ein Album des kanadischen Post-Rock-Ensembles Godspeed, You Black Emperor. Zeitgleich zur Veröffentlichung des Albums Remember hat Yahya Jonah das Videoprojekt A Day in Tel Aviv online veröffentlicht. Yahya Jonah ließ sich an verschiedenen Orten seiner Heimatstadt Tel Aviv dabei filmen, wie er alle Songs des Albums live spielt, jeden der 10 Songs an einem anderen Ort, alles an einem Tage aufgenommen. Eine ziemlich lange Geschichte wird im nächsten Lied erzählt, und zwar die einer berühmten Tänzerin aus Irland. Eine Station ihres Lebensweges war Bayern. Der damalige König von Bayern war ihr wohl zugetan und machte sie trotz deutlichen Widerstands der Umgebung zur Gräfin Landsfeld. Für die beiden gab es kein Happy End. Die Beziehung zu Lola Montes machte den König unpopulär. Die 48er Revolution führte dann zu seiner Abdankung. Lola Montes floh zunächst in die Schweiz, wo sie vergebens auf Ludwig I. wartete. Das sind etwa die historisch belegten Ereignisse, in die sich die kalifornische Musikerin Joanna Newsom hineinfantasiert. Cup drop, thought, well, that's why they keep them around. The blackguard sat hard down with no head on him now, and I felt so bad, 'cause I didn't know how to feel bad enough. And her career. Love me. One on me. Trink ein Glas auf mich, heißt dieses Lied über die Tänzerin Lola Montez und ihre Beziehung zu Ludwig I. von Bayern. Lola Montez wurde 1818 oder 1821 in Irland als Eliza Rosanna Gilbert geboren. Sie starb 1861. Im kalifornischen Nevada County ist ein Berg nach ihr benannt, Mount Lola. Komponiert und gesungen wurde das Lied über Lola Montez und Ludwig I. von Joanna Newsom und die wohnt eben in Nevada County. Have One on Me ist das Titelstück von Joanna Newsoms drittem Album. Es erschien Anfang dieses Jahres. Erhältlich ist es im CD- und Vinylformat. Etwa 2 Stunden Musik von Joanna Newsom enthält das Opus eingeteilt in 3 LPs oder CDs von je 40 Minuten. Manche Songs singt Joanna Newsom ganz allein zu ihrer Harfen- oder Klavierbegleitung. Andere Lieder sind vielfarbig arrangiert, wie das Titelstück Have One on Me, mit Bläsern, einzelnen Streichern und Percussion. Ich habe bisher nur einen Bruchteil der Musik dieses Albums wirklich kennengelernt, aber jetzt schon ist klar, dass eine längerfristige Begegnung mit dem Album sehr lohnend ist. In ihren Texten fließen die Erzählebenen und Perspektiven oft ineinander, ihre Bildersprache regt die Fantasie zu allerlei Interpretationen an. In Internetforen werden Analysen diskutiert und es gibt sogar schon ein Buch, das diverse Aufsätze über Joanna Newsoms Kunst präsentiert, zwischen subjektiven Eindrücken und poststrukturalistischer Analyse. Brad Buchanan hat das Buch herausgebracht. In Anlehnung an Bob Dylan heißt es Visions of Joanna Newsom. Es ist in diesem Jahr bei Rowan Press erschienen. Joanna Newsom wird im Januar 29 Jahre alt. Ihre ersten beiden Alben erschienen vor 6 bzw. 4 Jahren, 2004 und 2006. Um Neu- und Wiederentdeckung des Jahres geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Ziemlich genau 30 Jahre ist es her, dass ich den nächsten Song das erste Mal hörte. Vorgestellt wurde er damals in einer der Shows von John Peel, die er für den britischen Soldatensender hierzulande für BFBS machte. Irgendwo habe ich immer noch eine Kassette von der Sendung, aber dass ich den raren Song irgendwann auf Platte finden würde, hätte ich nicht gedacht. Hier sind Delta 5 mit Mind Your Own Business. We'll be right back. Das war die japanische Band Melt Banana mit einem Track ihrer letzten Platte Melt Banana Light Live. Die Aufnahmen entstanden bei einem Konzert in Tokio 2009. Hauptakteure der Band sind die Sängerin und Texterin Yasuko Onuki und der Gitarrist Ishiro Agata. Rika Hamamoto ist die Bassistin, die Drummer wechseln. Melt Banana gibt es bereits seit 1992. Ich habe sie erst in diesem Jahr entdeckt. Musiker wie John Zorn und Mike Patton haben schon mit Melt Banana zusammengearbeitet. 10 Alben haben sie bisher veröffentlicht. Album Nummer 10 ist die Live-Platte aus Tokio. Sie erschien im November 2009 auf dem bandeigenen Label A-Zap Records. Vor Melt Banana gab es das Quintett Delta 5 aus Leeds, anno 1979, mit der A-Seite ihrer ersten Single Mind Your Own Business. Vor ein paar Jahren hat das amerikanische Label Kill Rock Stars die raren 3 ersten Singles von Delta 5 und BBC-Aufnahmen der Band auf CD zugänglich gemacht. Knapp 2 weihnachtliche Soundcheck-Stunden mit Neu- und Wiederentdeckung gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Ich wünsche Ihnen friedliche Feiertage und ein gesundes neues Jahr. Und bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch Musik von einem Doppelalbum, das dem Andenken an den Hip-Hop-Musiker und Produzenten J. Dilla gewidmet ist. Da J. Dilla als Kind eine klassische Ausbildung an Klavier und Cello erhalten hatte und in Schulorchestern gespielt hatte, arrangierte Miguel Edward Ferguson Musik von J. Dilla für ein 60-köpfiges Orchester. Zwischendurch erklingen auch Kompositionen von Erik Satie und Hugh Hopper. Der Mitschnitt von einem Konzert Anfang 2009 ist gerade auf Platte und Video erschienen. Suit for Ma Dukes heißt das Album und Ma Dukes, das ist J. Dillas Mutter. Hier sind 2 Nummern von dem Album Suit for Ma Dukes, Jealousy und Hock and Pucky im Arrangement von Miguel Edward Ferguson. Thank you.